Die Campus Radio Kiel WG. Heute? Hammer, Bro. Ey, Basti, gibst du mir mal bitte den veganen Käse rüber? Hä, wo denn? Na da, hinter dem Fairtrade-Kakao. Mann, bei dem ganzen Ökokram sieht man ja nicht mal die Wurst auf dem Tisch. Basti, wirklich, wir haben nur eine Erde. Du solltest echt nur deine Prinzipien überdenken. Basti, hast du schon wieder meinen Föhn geklaut? Siehst du, Alter, das ist Karma, Bro. Kai, ist mir egal, welche himmlischen Götter das nun wieder erzürnt. Ich brauch meinen Föhn, verdammt, ich hab gleich Vorlesung. Ja, aber das ist doch online, da sieht dich doch eh keiner. Ich mach mich ja nicht für andere zurecht, sondern für mich. Also, wo ist er? Ey, Leute, also eure Vibes sind ja wirklich sehr negativ. Ihr solltet mal versuchen, eure innere Mitte zu finden. Ich sag euch, Zen ist das Zauberwort. Zen, sprich über nach. Apropos Zen, hast du nicht seit 20 Minuten Vorlesung bei Kalle Zen? Oh shit, die Logikvorlesung. Ach, danke, Kati. Meine Lakshmi. Oh Mann, und der hält mein Karma für blockiert? Basti, lenk nicht ab. Wo ist mein Föhn? Zum letzten Mal besorg dir einen eigenen. Der liegt doch da. Wo? Na, da auf der Kommode im Flur. Die Bude hat doch nur 3 Zimmer. Wo soll er schon sein? Vielleicht im Bad, wo er hingehört. Wenn du das Bad blockierst, muss man den Föhn eben ausweichen. Ich brauche im Bad halb so viel Zeit wie du. Das stimmt gar nicht. Besorg den eigenen Föhn, das war das letzte Mal. Ach, WG-Leben ist nie einfach.